Ich begründe, beweise, belege. Ich erreiche die Umkehrung des Urteils. Ich werde zuerst gehängt. Der Henker legt mir die Schlinge um den Hals. Ein kalter, nüchterner Raum im Landesgericht Nummer 2, da, wo die Nazis geköpft haben. Alles ist grau. Nein, schreie ich, auch das nicht. Das ist nicht das Urteil, um das ich gekämpft habe. Das ist nicht das Letzte, was ich sehen will. Die Klappe öffnet sich. Ich falle. Ich komme nie an. Es gibt kein Ende. Nafanya vituko kama chizi Kukupenda sita sizi Sura yako mzuri mama Mzuri mama Mzuri mama Mzuri mama Natabasamu lako maua Mzuri mama Mzuri mama Sura yako mzuri mama Mzuri mama Mzuri mama Natabasamu lako maua Bekannte, den ich am nächsten Morgen im Mahaba Village antreffe, ist Mr. Kamau, der mit seinem Panga das Buschwerk neben der Dorfstraße niedersäbelt. Ein paar junge Burschen, die ich nicht kenne, helfen ihm dabei. Er lacht mich freundlich an, wie immer, aber das Lachen ist nicht echt.